ludzie, co w prawie bycie ważny dar. Lasy koń was, muszę nie lepiej stan. Rury szura, co to by nie ma wyśnienie wad. Wodny jest dal, proszę dalej chłonę, dudam rad. Stop, what, I'm gonna spend. Salut jetzt auf Lage mit der Waffe in der Hand. Lass dich ruhig was, funktioniert der Gegenstand. Ohne Schulabschluss, doch mit der Waffe ist er gewandt. Und nimm dein Kraft in deine Freunde, Blut am Rand.